You know, sometimes I think the Beatles understood more of Christianity than most Christians. Manchmal denke ich, dass die Beatles mehr über das Christentum verstanden haben als die meisten Christen. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hey friends. Hallo Freunde. We are back on YouTube. Wir sind zurück auf YouTube. Daniel and me, Reinhard. Daniel und ich, Reinhard. Daniel, what do you like to talk about? Daniel, worüber möchtest du sprechen? You don't know. Du weißt es nicht. Let's talk about all you need is love. See that? You know what you want to talk about. Du weißt, worüber wir sprechen wollen. But you know, sometimes I think the Beatles understood more of Christianity than most Christians. Manchmal denke ich, dass die Beatles mehr über das Christentum verstanden haben als die meisten Christen. All you need is love. All you need is love. Do you know, I have heard so many sermons. Ich habe so viele Predigten gehört. About the nine fruits of the Spirit. Über die neun Früchte des Geistes. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Do you know that this is actually not true? Weißt du, dass das gar nicht stimmt? Look, let's open the Bible. And see what the Bible actually says. Schlagen wir die Bibel auf und schauen, was die Bibel sagt. Daniel, you know already, so you can go ahead and open it. Every Christian knows already. Jeder Christ weiß, wo es steht. Yes, you do. Ja, du weißt es. Yeah, I'm sure you do. It's in Galatians 5. Ich bin sicher, du weißt es. Es steht in Galater 5. Of course, verse 22. Klar, in Vers 22. So look, in Galatians chapter 5. In Galater 5. Here is what it says. Oh, I have the passion. Steht folgendes. I'm going to go into the New King James. Ich nehme die Schlachterversion. So look what it says. Schau, was da steht. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such there is no law. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. So, let me ask you a question. Ich stelle dir eine Frage. Does it say the fruits of the Spirit are love, joy, peace and so on and so forth? Steht da, die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede und so weiter, oder die Frucht des Geistes ist? The fruit of the Spirit is. Die Frucht des Geistes ist. You can't say the fruit of the Spirit is and then you mention nine things. Man kann nicht sagen, die Frucht des Geistes ist und dann neun Dinge aufzählen. That's very bad grammar. Das ist sehr schlechte Grammatik. So I don't believe that there are nine fruits of the Holy Spirit. Ich glaube nicht, dass es neun Früchte des Heiligen Geistes gibt. I believe there's one single fruit of the Holy Spirit. Ich glaube, es gibt eine einzige Frucht des Heiligen Geistes. And that fruit is love. Und diese Frucht ist Liebe. You know, if you really study everything the Bible says about love. Wenn du wirklich alles studierst, was die Bibel über Liebe sagt, you will find out that actually from other contexts, wirst du herausfinden, laut anderen Kontexten, it's pretty clear that there's only one fruit of the Spirit. Ziemlich klar ist, dass es nur eine Frucht des Geistes gibt. Look, just out of my mind, out of my head, I'm going to quote a few scriptures here. Ich werde jetzt einfach auswendig ein paar Schriftstellen zitieren. 1 John 4. 1. Johannes 4. I think it was 19. Ich glaube, es war Vers 19. Maybe not. Vielleicht nicht. But I believe it's in 1 John 4. Aber ich glaube, es ist in 1. Johannes 4. God is love. Gott ist Liebe. You see, if God is love, siehst du, wenn Gott Liebe ist, what does it mean? Was bedeutet das? And if we have God in us, wenn wir Gott in uns haben, that means we have love in us. Bedeutet das, dass Liebe in uns ist. Look at Romans 5, verse 5. Schau Römer 5, Vers 5 an. The love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. So you see, the Holy Spirit didn't put patience, joy, peace, long suffering into your heart. Der Heilige Geist hat also nicht Geduld, Freude, Friede, Langmut in dein Herz gelegt. He put love into your heart. Er hat Liebe in dein Herz gelegt. God kind of love. Die göttliche Art von Liebe. Do you know, it's really interesting. I believe one of the key passages regarding love. Es ist wirklich interessant. Ich glaube, dass eine der Schlüsselstellen hinsichtlich Liebe. It's actually written really the very next letter of after Galatians. Eigentlich gleich im nächsten Brief steht, nach dem Galaterbrief. What comes after Galatians? Was kommt nach dem Galaterbrief? Lass mich nachdenken. Romans, Corinthians. Römer, Korinther. Galatians. Galater. Ephesians. Epheser. Oh, see, Ephesians. Ah, siehst du, Epheserbrief. So what's written in Ephesians chapter 3? Was steht in Epheser 3? It talks about comprehending the love of God in Christ Jesus. Es geht darum, die Liebe Gottes in Jesus Christus zu verstehen. And Aaron uses two very important words. Zwei ganz wichtige Worte werden verwendet. It says we need to be rooted and grounded in that kind of. Wir müssen gewurzelt und gegründet sein in dieser Art von Liebe. So that means our roots need to be firmly in love. Das heißt, unsere Wurzeln müssen fest in Liebe verankert sein. And love needs to be our foundation. Und Liebe muss unser Fundament sein. Do you know, I've been thinking many times. Ich habe sehr oft überlegt. I love Romans 13 verse 8 and I've quoted it so many times. Ich liebe Römer 13 Vers 8 und ich habe ihn so oft zitiert. And you know, in Romans 13 verse 8 it simply says love is the fulfillment of the entire law. Da steht, Liebe ist die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Think about this. Denk darüber nach. So if love fulfills the whole law, then the only thing you need is love. Wenn Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist, ist alles, was du brauchst, Liebe. You know, if you have love, you have everything else that you need in your life. Wenn du Liebe hast, dann hast du alles andere, was du in deinem Leben brauchst. Look at this one. Schau Folgendes an. I've been thinking for days about this. Tagelang habe ich darüber nachgedacht. And I'm gonna quoted here from the Passion Translation. It's available translated freely. Ich zitiere es von der Passion Übersetzung. 1 Timothy 1:5. 1. Timotheus 1 Vers 5. For we reach the goal of fulfilling all the commandments when we love others deeply with a pure heart, a clean conscience and sincere faith. Denn wir erreichen das Ziel, alle Gebote zu erfüllen, wenn wir andere mit reinem Herzen, reinem Gewissen und aufrichtigem Glauben zutiefst lieben. Isn't that an incredible statement? Ist das nicht eine unglaubliche Aussage? So we don't need 9 fruits of the Holy Spirit. Wir brauchen nicht 9 Früchte des Heiligen Geistes. What we need to learn is that one fruit, love, expresses itself in 9 different ways. Was wir lernen müssen ist, dass eine Frucht, und zwar Liebe, in 9 verschiedenen Arten zum Ausdruck kommt. So look, let's go back to Galatians chapter 5 verse 22. The fruit of the Spirit is love. Gehen wir zurück zu Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. So, the fruit of the Spirit is love and then it comes joy. Die Frucht des Geistes ist Liebe und dann kommt Freude. You see, joy is not a fruit of the Spirit. Freude ist keine Frucht des Geistes. Love is a fruit of the Spirit. Liebe ist eine Frucht des Geistes. Joy is a consequent of love. Consequence of love. Freude ist eine Konsequenz von Liebe. Have you ever seen a miserable person who is 100% convinced that she's loved? Hast du je eine unglückliche Person gesehen, die 100% überzeugt davon ist, dass sie geliebt ist? I don't feel any joy. Ich kann keine Freude spüren. But I'm so glad I'm loved so deeply. Ich bin so froh, dass ich so geliebt bin. Unconditionally loved. Bedingungslos geliebt. Nobody is loved as much as I. Niemand ist so geliebt wie ich. It doesn't make any sense. Das macht doch keinen Sinn. The very fact that love has conquered our hearts will release joy. Die Tatsache, dass Liebe in unseren Herzen ist, wird Freude freisetzen. Then it says peace. Dann steht Friede. You know, I really have the fruit of the Spirit, which is love. Ich habe wirklich die Frucht des Geistes, die Liebe ist. But I'm not going to walk in peace with you, Daniel. Ich werde nicht mit dir in Frieden wandeln, Daniel. I don't have any peace about my future. Ich habe keinen Frieden über meine Zukunft. How does that even make sense? Wie macht so etwas Sinn? If you walk in love and if the fruit of the Spirit is to be developed in you, which is love. Wenn du in Liebe wandelst und die Frucht des Geistes sich in dir entwickelt, die Liebe heißt. You're going to walk in peace with people and you have peace regarding the future. Wandelst du mit Menschen in Frieden und hast auch Frieden hinsichtlich der Zukunft. You know, and then it says forbearance when other people says patience. Dann steht Langmut, andere sagen Geduld. You know, how can you be impatient if you love? Wie kann man ungeduldig sein, wenn man liebt? Look at 1 Corinthians 13. Schau, 1. Korinther 13. 15 attributes are mentioned of love. 15 Eigenschaften der Liebe sind hier aufgezählt. Remember, they are attributes of love. Eigenschaften von Liebe. What's the first one? Wie ist die erste? Love is what? Liebe ist? Patient. Geduldig. You see, Love is patient. That means love is an expression of patience, an expression of love. Liebe ist geduldig. Geduld ist also ein Ausdruck von Liebe. So if you love, you will be patient. Wenn du liebst, wirst du geduldig sein. But if you are an impatient person, the truth is that the fruit of the Spirit, love, has not yet grown in you well. Wenn du ungeduldig bist, bedeutet es, dass die Frucht der Liebe in dir noch nicht gut entwickelt ist. Think about this. Denk darüber nach. You know, once we actually go through all of these expressions of the fruit of the Spirit. Wenn wir alle Ausdrucksformen der Frucht des Geistes anschauen. You know, the next one is kindness. Die nächste ist Freundlichkeit. Once we go through them, we will actually realize, oh my goodness, if I focus on love, the other eight will be a consequence. Wenn wir alle durchgehen, sehen wir, dass die anderen acht die Konsequenz davon ist, dass ich mich auf die Liebe fokussiere. The next one says love is kindness. Als nächstes kommt, Liebe ist freundlich. Let's go back to Romans 13:8. Gehen wir zurück zu Römer 13:8. Love fulfills the whole law, and then he says why? Because love does no harm to its neighbor. Liebe erfüllt das ganze Gesetz, weil Liebe nie seinem Nächsten schadet. You see, love is kind. Liebe ist freundlich. That's the second attribute of 1 Corinthians 13. Das zweite Attribut von 1. Korinther 13. Look, God is love, 1 Corinthians 1, John 4. 1. Johannes 4, Gott ist Liebe. And Jesus teaches us in Matthew chapter 5 and also in Luke chapter 6. Jesus lehrt in Matthäus 5 und in Lukas 6. He teaches us to even love our enemies. Dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen. Then he says that we need to love those who do bad things to us. Dann sagt er, dass wir auch die lieben sollen, die uns Schlimmes antun. And then he actually says why. Dann sagt er warum. So that we may be sons of a Father in heaven who is kind to the evil and the unthankful. Damit wir Söhne unseres Vaters im Himmel seien, der freundlich zu den Bösen und Undankbaren ist. Isn't it incredible how many Christians have a picture of God that he's kind to the good people but mean to the bad people? Ist es nicht unglaublich, wie viele Christen ein Bild von Gott haben, der freundlich zu guten Menschen ist, aber böse zu den schlechten Menschen? See, because we have not developed the fruit of the Spirit in our heart. Weil die Frucht des Geistes noch nicht im Herzen entwickelt ist. Fruit of the Spirit is one thing, and that's love. Die Frucht des Geistes ist eine Sache, Liebe. So if you learn to walk in love, wenn du lernst, in Liebe zu wandeln, if you learn to be rooted and grounded firmly in God's kind of love, wenn du lernst, in Gottes Liebe für dich stark verwurzelt und gegründet zu sein, you will also learn to have all the other eight expressions of that one fruit, love. Dann lernst du, alle anderen acht Ausdrucksformen der einen Frucht, Liebe zu haben. And then look what the Bible says. Und schau, was die Bibel sagt. Against those there is no law. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Oh, if you would just stop trying to live by some kind of a law. Wenn wir aufhören würden, zu versuchen, nach einer Art von Gesetz zu leben. And say, God, I have to have the fruit, love, constantly developing my life. Und sagen würden, Gott, ich will, dass sich die Frucht Liebe ständig in meinem Leben entwickelt. You would be patient, you would be kind. Du wärst dann geduldig und freundlich. You would have all of these other beautiful attributes. Hättest all die anderen Eigenschaften. So remember, denk daran, there's one fruit. Es gibt eine Frucht. Focus on that one. Fokussiere dich auf diese. It's inside of you already. Sie ist bereits in dir. Allow it to grow. Lass zu, dass sie wächst. And you will experience the rest. Und du wirst den Rest erleben. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Now, if you did not like this video, wenn dir dieses Video nicht gefallen hat, watch it again. Maybe then you will like it. Schau es noch einmal an. Vielleicht gefällt es dir dann. And when you like it, click the like. Und es dir gefallen hat, klicke auf Like. Just share it with your friends and subscribe to our channel. Teile es mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal. Thank you, friends. Danke, Freunde.